Globale Recheneinheit. Die endgültige Verwendungsart von Bitcoin wird sich nicht in absehbarer Zeit herauskristallisieren, ist aber dennoch faszinierend zu beobachten angesichts der einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin. Seit dem Ende der Ära des Goldstandards wird der globale Handel durch die Unterschiede im Währungswert in verschiedenen Ländern behindert. Dieser Umstand eliminierte unsere Fähigkeit, indirekten Austausch mit einem einzigen Tauschmittel durchzuführen und schuf stattdessen eine Welt, in der dem Kauf über Grenzen hinweg der Kauf der Währung des Produzenten vorausgehen muss, fast wie beim Tausch. Dies hat unsere Fähigkeit, wirtschaftliche Berechnungen über Grenzen hinweg durchzuführen, stark beeinträchtigt und zum Wachstum einer massiven Devisenindustrie geführt. Diese Industrie produziert kaum Werte, sondern stärkt die schrecklichen Folgen des monetären Nationalismus. Der Goldstandard bot eine Lösung für dieses Problem, wonach eine einzige Geldform, unabhängig von der Kontrolle eines einzelnen Staates oder einer Behörde, als weltweiter Währungsstandard anerkannt war. Die Preise konnten gegen Gold gemessen und darin ausgedrückt werden, was die grenzüberschreitende Berechnung erleichterte. Der physische Umschlag des Goldes bedeutete jedoch, dass es zentralisiert werden musste und eine Abwicklung zwischen den Zentralbanken zu erfolgen hatte. Sobald das Gold zentralisiert war, übte es einen unwiderstehlichen Reiz auf die Staaten aus. Sie übernahmen die Kontrolle über das Gold und ersetzten es schließlich durch Papiergeld, dessen Angebot sie kontrollieren konnten. So wurde solides Geld unsolide. Es steht offen, ob Bitcoin möglicherweise die Aufgabe einer globalen Abrechnungseinheit für Handel und Wirtschaftstätigkeit übernehmen wird. Damit sich diese Möglichkeit realisieren lässt, müsste Bitcoin weltweit von einer sehr großen Anzahl von Menschen durch seine, vermutlich indirekte, Verwendung als Reservewährung angenommen werden. Es bliebe sodann abzuwarten, ob die Stabilität des Bitcoin-Angebots die Währung auch wertbeständig macht, weil sie damit ausgeführten täglichen Transaktionen im Vergleich zu den gehaltenen Mengen marginal wären. Da Bitcoin derzeit weniger als 1% der globalen Geldmenge ausmacht, können große einzelne Bitcoin-Transaktionen einen großen Einfluss auf den Preis haben und kleine Schwankungen in der Nachfrage zu großen Preisschwankungen führen. Diese Eigenschaft basiert jedoch auf der aktuellen Situation, in der Bitcoin als globales Abwicklungsnetzwerk und als Währung immer noch einen winzigen Bruchteil der globalen Abwicklungszahlungen und der Geldmenge ausmacht. Der heutige Erwerb eines Bitcoin-Tokens kann als Investition in das schnelle Wachstum des Netzwerks und der Währung als Wertspeicher angesehen werden, da es immer noch sehr klein ist und das Potenzial hat, sehr schnell um ein Vielfaches seiner Größe und seines Wertes zu wachsen. Sollte der Anteil von Bitcoin an der globalen Geldmenge und den internationalen Abwicklungstransaktionen zu einem Mehrheitsanteil am Weltmarkt werden, wird die Nachfrage nach Bitcoin deutlich berechenbarer und stabiler werden, was zu einer Wertstabilisierung der Währung führt. Wenn Bitcoin, hypothetisch betrachtet, das einzige weltweit verwendete Geld wäre, dann hätte es vermutlich keinen großen Spielraum mehr für Wertsteigerungen. Zu diesem Zeitpunkt würde die Nachfrage nach Bitcoin einfach der Nachfrage nach liquidem Geld entsprechen. Der spekulative Investitionsaspekt der Nachfrage, den wir heute beobachten, würde verschwinden. In einer solchen Situation würde der Wert von Bitcoin parallel zu der Zeitpräferenz der gesamten Weltbevölkerung variieren, wobei eine steigende Nachfrage nach Bitcoin als Wertspeicher nur zu einer geringen Wertsteigerung führen würde. Das Fehlen jeglicher Autorität, die das Angebot von Bitcoin kontrolliert, dürfte auf lange Sicht wahrscheinlich von einem volatilitätstreibenden zu einem volatilitätssenkenden Faktor werden. Die Vorhersehbarkeit des Angebots in Verbindung mit dem Wachstum der Nutzeranzahl könnte dazu führen, dass tägliche Nachfrageschwankungen zu weniger signifikanten Preisfaktoren werden, da Market Maker in der Lage wären, Schwankungen von Angebot und Nachfrage abzusichern, zu glätten und einen stabileren Preis zu schaffen. Die Situation wäre ähnlich wie bei Gold zu Zeiten des Goldstandards, wie in der Studie von Jastrom zu lesen ist, auf die in Kapitel 6 verwiesen wird. Im Laufe der Jahrhunderte, in denen Gold als Geld verwendet wurde, bedeutete die stetige und allmähliche Zunahme seines Angebots, dass sein Wert nicht signifikant anstieg oder abnahm, was Gold zur perfekten langfristigen und ortsunabhängigen Abrechnungseinheit machte. Bei diesem Szenario wird jedoch ignoriert, dass Gold eine große und hochelastische Nachfrage durch den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen und dekorativen Anwendungen hat. Dies ist ein grundlegender Unterschied zwischen Gold und Bitcoin. Die einzigartigen chemischen Eigenschaften von Gold haben dafür gesorgt, dass es unabhängig von seiner monetären Rolle immer sehr gefragt ist. Selbst wenn sich die monetäre Nachfrage nach Gold ändert, ist die Industrie bereit, im Falle eines Preisverfalls aufgrund eines Rückgangs der monetären Nachfrage nahezu unbegrenzte Mengen an Gold zu verwerten. Die Eigenschaften von Gold machen es zur besten Wahl für viele Anwendungen, bei denen minderwertige Ersatzrohstoffe nur aufgrund des hohen Goldpreises gewählt werden. Selbst in einem Szenario, in dem sich weltweit alle Zentralbanken von ihren gesamten Goldreserven trennen würden, dürfte die Nachfrage aus der Schmuck- und sonstigen Industrie das gesamte Überangebot absorbieren, wenn auch begleitet von vorübergehenden Preisrückgängen. Durch das geringe Vorkommen von Gold in der Erdkruste wird es im Vergleich zu anderen Materialien und Metallen teuer bleiben. Diese Eigenschaft war ausschlaggebend für den Aufstieg von Gold als Geld, weil die seltenen Goldvorkommen eine relative Wertstabilität für Gold im Laufe der Zeit sicherstellten, unabhängig von globalen Veränderungen der Geldnachfrage durch Länder, die den Goldstandard weiterverfolgten oder ihn verließen. Diese relative Stabilität steigerte wiederum die Attraktivität des Goldes als monetärer Vermögenswert und sicherte die Nachfrage danach. Die Stabilität kann zudem als der eigentliche Grund angesehen werden, warum die Zentralbanken ihre Goldreserven auch Jahrzehnte, nachdem ihre Währungen nicht mehr daran gekoppelt sind, nicht verkaufen. Sollten die Zentralbanken ihre Goldreserven verkaufen, wäre der Nettoeffekt, dass in den kommenden Jahren tonnenweise mehr Gold in industriellen Anwendungen eingesetzt wird, wodurch sich der Goldpreis kaum verändern würde. In diesem Fall würden die Zentralbanken im Gegenzug nur eine Fiat-Währung erhalten, die sie selbst drucken können, und dafür einen Vermögenswert verlieren, der wahrscheinlich gegenüber ihrer eigenen Währung im Wert steigt. Das Äquivalent zur nicht-monetären Nachfrage nach Bitcoin kann als die Nachfrage nach Coins verstanden werden, die nicht als Wertspeicher, sondern als notwendige Voraussetzung für die Nutzung des Netzwerks verwendet werden. Aber im Gegensatz zur industriellen Nachfrage nach Gold, die völlig unabhängig von seiner monetären Nachfrage funktioniert, ist die Nachfrage nach Bitcoin für den Betrieb des Netzwerks untrennbar mit der Nachfrage nach ihm als Wertspeicher verbunden. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die Nachfrage eine wesentliche Rolle zur Verbesserung der Volatilität des Bitcoin-Marktwertes beiträgt, während Bitcoin in seiner monetären Rolle wächst. Einerseits ist Bitcoin aufgrund seiner strengen Verknappung eine sehr attraktive Wahl als Wertspeicher, wobei eine ständig wachsende Zahl von Besitzern die Preisvolatilität über einen langen Zeitraum tolerieren könnte, solange sie deutlich nach oben tendiert, wie es bisher der Fall war. Andererseits wird die anhaltende Preisvolatilität von Bitcoin verhindern, dass Bitcoin die Rolle einer Abrechnungseinheit übernimmt, zumindest so lange, bis die Währung auf ein Vielfaches ihres derzeitigen Wertes angewachsen ist und sich der Prozentsatz der Menschen weltweit, die ihn besitzen und akzeptieren, vervielfacht hat. Angesichts der Tatsache, dass die Weltbevölkerung heute nur noch in einer Welt volatiler Fiat-Währungen lebt, die sich gegeneinander verschieben, sollten Bitcoin-Besitzer jedoch weitaus toleranter gegenüber der Volatilität von Bitcoin sein, als die Generationen, die unter der Sicherheit des Goldstandards aufwuchsen. Nur die besten Fiat-Währungen waren kurzfristig stabil, aber ihre langfristige Abwertung ist offensichtlich. Gold hingegen hat die langfristige Stabilität bewahrt, ist aber kurzfristig relativ instabil. Die mangelnde Stabilität von Bitcoin erscheint dennoch nicht wie ein großer Makel, der sein Wachstum und seine Ausbreitung verhindern könnte, da alle seine Alternativen ebenfalls relativ instabil sind. Solche Fragestellungen lassen sich zu diesem Zeitpunkt nicht abschließend beantworten. Nur die reale Welt wird zeigen, wie sich diese Dynamik entwickeln wird. Der monetäre Status ist ein spontan auftretendes Produkt menschlichen Handelns, nicht ein rationales Produkt menschlichen Gestaltens. Der Einzelne handelt aus Eigeninteresse. Technologische Möglichkeiten sowie die wirtschaftlichen Realitäten von Angebot und Nachfrage prägen die Ergebnisse unseres Handelns und geben dem Einzelnen die entsprechenden Anreize, um fortzubestehen, uns anzupassen, Dinge zu verändern oder Innovationen zu entwickeln. Durch diese komplexen Wechselwirkungen entsteht eine spontane monetäre Ordnung, die sich nicht durch akademische Debatten, rationale Planung oder Regierungsaufträge erzeugen lässt. Was in der Theorie wie eine bessere Technologie für Geld aussieht, muss in der Praxis nicht unbedingt funktionieren. Die Volatilität von Bitcoin mag die Geldtheoretiker dazu veranlassen, es als monetäres Medium abzutun. Aber die Geldtheoretiker können die spontane Neuordnung, die durch menschliches Handeln auf dem Markt entsteht, nicht unbeachtet lassen. Als Wertspeicher kann Bitcoin weiterhin die Sparnachfrage bedienen, was dazu führen würde, dass er im Vergleich zu allen anderen Geldformen weiterhin deutlich im Wert steigt, bis er zur ersten Wahl für jeden wird, der ausbezahlt werden möchte. Sollte der Bitcoin eine gewisse Wertstabilität erreichen, wäre es im Vergleich zu der Verwendung nationaler Währungen für globale Zahlungsabwicklungen, wie es heute der Fall ist, überlegen, weil nationale Währungen aufgrund ihrer jeweiligen nationalen und staatlichen Bedingungen in ihrem Wert schwanken und weil ihre weit verbreitete Einführung als globale Reservewährungen zu einem außerordentlichen Privileg für die emittierenden Länder geführt hat. Eine internationale Abwicklungswährung sollte neutral in Bezug auf die Geldpolitik der verschiedenen Länder sein, weshalb Gold diese Rolle während des internationalen Goldstandards mit Bravour übernehmen konnte. Bitcoin hätte einen Vorteil gegenüber Gold, wenn es diese Rolle spielen würde, da seine Abwicklung in wenigen Minuten abgeschlossen werden kann und die Echtheit der Transaktion von jedem mit einer Internetverbindung praktisch kostenlos und sehr einfach überprüft werden kann. Gold hingegen benötigt mehr Zeit für den Transport und seine Verzollung hängt in unterschiedlichem Maß vom Vertrauen in die für die Abwicklung und den Transfer verantwortlichen Vermittler ab. Dadurch könnte die monetäre Rolle von Gold für persönliche Bargeldtransaktionen erhalten bleiben, während sich Bitcoin auf internationale Abwicklungen spezialisiert.